1933 war ein schlimmes Jahr von John Fante. Aus dem Amerikanischen von Alex Capus. Es ist Zeit für eine Bilanz. Der Winter 1933 war schlimm. Eines Abends stieg ich durch die Berge von Schnee nach Hause. Meine Zehen brannten, die Ohren glühten. Schneeflocken wirbelten um mich herum wie ein Schwarm wütender Nonnen. Herr, was soll das? Ich war in Roper, Colorado und wurde von Minute zu Minute älter. In 6 Monaten würde ich 18 werden und meinen Abschluss an der Highschool machen. Ich war 1,60 groß und in den letzten Jahren kein Stück gewachsen. Ich hatte Säbelbeine und drehte die Füße beim Gehen nach innen. Meine Ohren standen ab, wie die von Pinocchio. Meine Zähne waren schief und mein Gesicht war gesprenkelt wie ein Vogelei. In dieser Welt sind Kräfte am Werk, die mich fertig machen wollen. Was geht hier vor sich? Ich war der Sohn eines Maurers, der seit 5 Monaten keine Arbeit mehr hatte. Ich hatte keinen Mantel und trug stattdessen 3 Pullover. Meine Mutter betete seit Wochen eine Serie von Novenen, damit Gott mir einen neuen Anzug für die Abschlussfeier im Juni spendierte. Herr, ist das wirklich dein Wille? Hast du mich dafür in die Welt gesetzt? Wir wohnten in der Arapahoe Street am Fuße der Hügel, die sich zum Osthang der Rocky Mountains erhoben. Ein kaltes, übellauniges Land. Die Erdkruste ein einziges Eisfeld. Bis Ende April. Keine gute Gegend für einen Baseballspieler. Schon gar nicht für einen Pitcher, der seit Oktober keinen Ball mehr geworfen hatte. Spielst du ein Spiel mit mir, Herr? Oder sind dir die Zügel aus der Hand geglitten? Hast du die Kontrolle verloren? Ist Lucifer wieder an der Macht? Sei ehrlich zu mir, gib mir einen Hinweis. Ist das Leben die Mühe wert? Wird alles gut ausgehen? Nur der Arm hielt mich aufrecht. Oh, nimm's locker, mein Junge. Du fühlst dich gerade ein bisschen einsam, das ist alles. Du bist allein auf der Welt. Nur du selbst kannst dir helfen. Und darum bin ich hier bei dir. Wir beide sind unzertrennlich. Gemeinsam. Wenn wir es schaffen. Mein wunderbarer linker Arm, der meinem Herzen am nächsten war. Ich rieb ihn täglich mit Sloans Massageöl ein. Soll es ruhig weiter schneien? Das macht uns doch nichts aus. Überhaupt nicht. Es kann uns nichts anhaben. Gar nichts. Gar nichts. Denn du hältst mich aufrecht. Wenn die warme Sonne wiederkehrt, werden wir Gottes Werk vollbringen. Ja, welche Erklärung gibt es für deinen unberechenbaren Sliderwurf und deinen einzigartigen Knuckleball? Mhm. Woher kommt es, dass du dermaßen gut bist? Das ist doch dein Plan, oh Herr. Dafür hast du mir den Arm gegeben. Ja. Damit ich ein weltberühmter Pitcher werde. So ist es. Du hast mich zwar den Lenden eines armen Mannes entspringen lassen, aber zum Ausgleich mit einem Juwel behängt, mit dieser gewaltigen Schleuder an meinem Schlüsselbein. Jawohl. Durch das Schneegestöber sah ich jetzt schemenhaft die kleinen Häuser, die die Arapahoe Street säumten. Ich kannte alle Bewohner dieser Häuser, jede Katze und jeden Hund in der Nachbarschaft. Eigentlich kannte ich fast jeden von Ropers 10.000 Einwohnern, die alle eines Tages tot sein würden. Ein Schicksal, das auch den Bewohnern jenes Holzhauses am Ende der Straße beschieden war. Dem Heim des Maurers Peter Molis. Eine Gedenktafel, bitte sehr. Eine Bronzetafel in Beton auf einem Denkmal. Hier verbrachte Dominique Molis, der weltgrößte Linkshänder, seine Kindheit. Sehr gut. Geh in die unteren Ligen und kämpf dich hinauf zu den Großen. Ja. Oh Gott, bitte hilf mir. Bitte dich, oh Herr, sei gnädig mit mir und schenk mir noch ein paar Jahre. Ah, nur ein paar. Mit spätestens 19 bin ich bereit für den großen Erfolg. Ach, spätestens. Entweder bei den Cubs, ja, oder bei den Phillies. Bei den Phillies. Das ist mir egal. Schenk mir die Zeit bis dahin und noch 10 Jahre dazu. Ein knappes Dutzend insgesamt. Ja, warum nicht? Lieber Gott, mehr brauche ich nicht. Dann kannst du mich gerne totschlagen. Unser Haus war überfüllt. Im Wohnzimmer schlief Clara auf dem Sofa, Frederick auf dem Feldbett. Von all seinen Bewohnern hatte nur Grandma Bettina ein eigenes Schlafzimmer, worin das Bett den ganzen Platz einnahm und nicht mal einen Stuhlplatz hatte. In der Küche schaltete ich das Deckenlicht ein. Dann hielt ich ein Streichholz in den Backofen unter dem Gasherd und nahm mir meine Hausaufgaben vor. Ich musste Geschichte büffeln, einen Abschnitt Vergil übersetzen und einen kurzen Aufsatz schreiben. Der mystische Leib Christi. Der mystische Leib Christi? Was ist das? Eccolo la seduto. Sie stand in der Tür in ihrem Flanellnachthemd. Grandma Bettina, die Todfeindin des Elektrizitätswerks. Eccolo là quindi il nostro fantastico giovane americano. Ihre hageren Hände vergruben sich wie Vogelkrallen in ihr Altweiberbäuchlein. Il frutto di un ventre americano. L'orgoglio di una madre sempre in ombra. La speranza delle future generazioni. Se ne sta seduto là e consuma elettricità. Was redet die da? Dass ich Strom verbrauche. Und irgendwas über meine Mutter, weil sie Amerikanerin ist. Grandma, ich versuche zu lernen. E cos'è che impari, nipote mio saputello? È un libro sulla fame? E sugli uomini che vagano per le strade in cerca di lavoro? Mit unablässig traurigem Nicken fragte sie mich, ob in meinem Buch etwas stehe über den Hunger und über Männer, die durch die Straßen ziehen auf der Suche nach Arbeit. O si parla della promessa della Golden America, del paese dell'uguaglianza, della fratellanza che puzza come la peste. Wir haben eine Wirtschaftskrise. Außerdem ist Winter. Bei diesem Wetter kann Papa nicht mauern. Questa generazione ha una risposta pronta per tutto. Puzzi come la peste. Das ist Sloans Massageöl, ist ein sauberer Geruch. L'odore di un paese malato. Das regt dir aber ordentlich auf. Ricordati le mie parole. Mit dem Strom, oder? Un giorno questa puzza coprirà tutto il paese. Jetzt war sie nicht mehr zu bremsen. Di un po'. Und warf sich in die Pose einer Anklägerin, die vor Gericht eine Schuhe abzieht. Dovresti cadere in ginocchio e chiedere pietà. Dann machte sie eine Kunstpause, beugte sich zu mir vor, steckte ihre Nase seitlich in mein Haar. Negli ultimi tempi sei andato a confessarti. Und wollte wissen, wann ich das letzte Mal bei der Beichte war. Andarsi a confessare almeno due volte al giorno. Jetzt reicht's. Oh, fall tot um, alte Frau. Ja, voll. Ah, ecco la giovane America che mostra rispetto per la vecchiaia. Sei una sorce. No sciacallo, una chiara. Ich war ein Schakal, eine Ratte, eine Schlange, ein Monster, eine Missgeburt. Meine Mutter war eine Eselin, eine Kuh, eine Sau, eine Ziege, die ihre Tage in der Klappschmiede beenden wollte. Ihre Familie war eine Bande von Feiglingen, Nutten, Dieben und Wahnsinnigen. Tu verrai finalmente giustiziato con una corda al collo e l'America andrà in fiamme, verrà incendiata da centrali elettriche, esplosa. Yeah, home run. Sie schaltete das Licht aus und ging nach oben. Ich lauschte, wie Grandma hinter der Tür ihren Gott anrief. Signori Dio, liberami da questo supplizio. Sie tut mir leid. Sie war allein, entwurzelt in einem fremden Land. Sie hatte nicht nach Amerika kommen wollen. Mein Großvater hatte sie gezwungen. Auch in den Abruzzen waren sie arm gewesen. Aber es war eine süßere Armut gewesen. Eine Armut, die alle miteinander teilten. Man teilte auch den Tod, den Kummer und die Augenblicke des Glücks. Torricella Pelinia glich einem menschlichen Organismus. Meine Großmutter war ein Finger jenes Körpers, der vom großen Ganzen abgerissen worden war. Sie war wie alle anderen Einwanderer, die aus ihren Ecken Italiens nach Amerika gekommen waren. Manchen ging es besser als uns und manche waren richtig reich geworden. Aber ihre Lebensfreude hatten sie doch alle verloren. Sie meint es ja gut, das arme alte Ding. Grandmas Schluchzen hatte meine Mutter aus ihrem Schlafzimmer herbeigerufen. Sie hat so ein schweres Leben gehabt, wie all diese Leute. Was für Leute? Na, die aus den Abruzzen. Kein Wunder, dass sie so grob und schlecht gelaunt sind. Da gibt es nichts als Felsen und ein paar Ziegen und kein elektrisches Licht. Wie in Kalabrien und Sizilien und all diesen armen Gegenden. Woher weißt du das? Das weiß jeder. Sie weiß gar nichts. Meine Mutter war nie da gewesen. Sie war niemals irgendwo gewesen, außer an einem Mietshaus am Rande von Chicago. Du erkennst es an ihrem Benehmen. wie sie brüllen, fluchen, sich prügeln. Die haben das im Blut. Schau dir nur deinen Vater an. Bist du heute Abend in der Stadt gewesen? Ich war im Kino. Hab ihn nicht gesehen. Wen? Papa. Er hat gestern Abend $10 verloren. Wenn Vater zugibt, $10 verloren zu haben, sind es eher 50. Im Winter hielt er uns mit Billardspielen über Wasser. Er war mit Abstand der beste Billardspieler in Roper. Aber hin und wieder geriet er doch an einen Profi aus Denver oder Cheyenne, der ihn fertig machte. Manchmal musste er sich sogar Geld für einen neuen Einsatz borgen. Gehen da Frauen hin? Oh, nicht schon wieder. Das ist eine schlechte Gegend. Ich hätte Angst, wenn ich dorthin müsste. Ja, wieso? Gleich gegenüber ist die Polizeiwache. Das stimmt. Sie starrte ins Leere. Es war etwas anderes, was sie quälte. Sie glaubte, dass mein Vater fremd ging. Dabei war die schlichte Wahrheit, dass er Frauen nicht sonderlich mochte. Er mochte nicht mal seine eigene Mutter und ganz sicher nicht seine Gattin. Was stimmt nur nicht mit ihm? Das ist doch ganz einfach. Er hasst Frauen und Kinder. Und dann verdient er ja mit Billard noch ein paar Dollar dazu. Aber die ganze Zeit, Tag und Nacht, er geht nicht mal zur Messe. So viel Billard kann kein Mensch spielen. So ist er nun mal. Du kannst ihn nicht ändern. Doch, er wird sich ändern. Gott wird sich seiner annehmen. Sie meinte, dank ihrer Gebete, den Tausenden von Rosenkränzen, die sie an Tausenden von Tagen kniend in ihrem Schlafzimmer für ihren Mann gesprochen hatte. Leise trat sie hinter mich und hielt ihre Hände an meine Segelohren. Lass es. Du solltest den Strumpf tragen. Ein Damenstrumpf. Angeblich das beste Heilmittel gegen abstehende Ohren. Man zog ihn sich abends für die Dauer der Nachtruhe über den Kopf. Ich habe mit meinen Ohren leben gelernt, Mama. Das wirkte hervorragend, bis man den Strumpf wieder abnahm. Könntest du nicht versuchen, das auch zu tun? Hast du es mit der Heiligen Mutter Gottes wirklich versucht? Versuch's einen Monat lang. Wenn sie einen Krüppel wieder zum Gehen bringen kann, dann lass mich in Ruhe. Erschreckt und verletzt schaute sie mich an mit ihren großen Augen. Dann drehte sie sich lautlos um und ging leise zurück ins Schlafzimmer. Ihre verstörte Seele flatterte hinter ihr her wie ein zerschlissener Brautschleier. Es tat mir leid, dass ich sie angeschrien hatte. Sie opferte sich für Gott, meinen Vater und ihre Kinder. Sie ging durchs Leben mit einer Dornenkrone auf dem Haupt und Wundmalen an Händen und Füßen. Ihr Leid war unerträglich. Würde sie nur einmal ach Scheiße sagen oder fuck you oder halt doch mal die Fresse. Wie sehnte ich den Tag ihres Aufruhrs herbei, an dem sie einen Weinkrug auf meines Vaters Schädel zertrümmern, Grandma Bettina aufs Maul hauen und uns Kinder mit einem Stock verprügeln würde. Stattdessen erdrosselt sie uns mit ihren Rosenkränzen. Ich hatte die große Flasche Sloans Massageöl aus dem Küchenschrank geholt und massierte mit dem herben Fichtengeruch in den linken Arm. Soll ich dir was verraten? Hm? So kann's nicht weitergehen. Es war kurz nach eins, als ich mit den Schularbeiten aufhörte und energische Schritte vor dem Haus hörte. Das musste mein Vater sein. Er ging immer entschlossen und zielbewusst ins Nirgendwo. Verdammtes Dreckzeug! Wann wirst du endlich erwachsen? Ich sah ihm zu, wie er einen Zigarrenstummel aus der Hemdtasche kramte und seine Zähne hineinschlug, während er Wein und ein paar Lorbeerblätter in eine Pfanne goss. Boah, er raucht seine Zigarren nicht nur, er isst sie. Papa, denkst du manchmal ans Sterben? Ja, was ist das für eine Frage? Sag schon, machst du's. Wozu? Einfach so. Geht dir der Gedanke nie durch den Kopf? Nee. Nie? Nie. Denk nicht dran. Denk an das Leben. Denk an die Schule. Wie läuft's da? Kein Problem. Ich schaff den Abschluss. Ja, und dann? Keine Ahnung. Ich ziehe es in Erwägung. Ja. Und was? Meine Karriere. Ja, was für eine Karriere? Meine Zukunft. Ja, was für eine Zukunft? Zahlreiche Möglichkeiten. Oh, Baseball. Alles Quatsch. Habe ich ein Wort von Baseball gesagt? Kennst du Johnny DiMaggio? Natürlich kenne ich ihn. Er war Maurer und Italiener. Der schnellste und sauberste Mann in Colorado. Linkshänder wie du. Und eines Tages wirst du schneller sein als Johnny. Du willst, dass ich Backsteine lege? Das kann ich nicht. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Sir. Ja, ich bring's dir bei. 3-4 Jahre misst du den Mörtel, dann kommst du mit mir aufs Gerüst. Wir werden Geschäftspartner, Vater und Sohn. Hauen Aufträge rein, verdienen richtig Geld. Seit Jahren versuchte er mich fürs Mauerhandwerk zu gewinnen. Schon sein Vater und sein Großvater waren Maurer und Steinmetze gewesen. Papa. Die letzten beiden Sommer hatte ich als Hilfsarbeiter für ihn geschuftet. Die Schinderei hatte meinem Arm übel zugesetzt. Ständig war er entzündet. Papa, ich sag das ungern, aber ich fürchte, dass... Trau dich. Sag's ihm. Na? Ich habe keine Neigung zum Maurer. Neigung? Was hat Neigung damit zu tun? Jeder Depp kann das. Aber mein Talent liegt auf anderen Gebieten. Was für ein Talent? Medizin, kranke Leute gesund machen. Oh ja. Aber dafür braucht man Geld. Das kann ich mir nicht leisten. Schau her, Junge. Ich weiß schon, was dich quält. Es verlangt ja niemand von dir, dass du mit Baseballspielen aufhörst. Du kannst ja bei der Gipsergewerkschaft spielen. Na toll. Die ganze Woche Steine klopfen und mir die Finger kaputt machen und dann am Sonntag Bälle werfen. Das ist das beste Angebot seit Jahren. Schau mal, wir haben Probleme. Wir haben überall Schulden für Miete, Strom und Gas. Beim Metzger, beim Doktor, bei der Bank. Es fiel ihm nicht leicht, sich diese Blöße zu geben. Ich schaute ihn an und sah einen einsamen Mann, der gefangen war in einem Haus voller Kinder. Er wird nie mehr besitzen als die Kleider auf seinem Leib. Ich helfe dir, Papa. Guter Junge. Denen zeigen wir's. Ach, das war's dann wohl. Im Juni machst du deinen Abschluss. Dann gehen wir arbeiten. Wir zeigen es der ganzen Welt. Vater und Sohn. Wir zahlen unsere Schulden ab und sparen Geld. Und ja, eines Tages steigen wir ins Holzgeschäft ein, okay? Ganz ruhig, mein Lieber. Weiteratmen. Was? Ins Holzgeschäft? Da ist viel zu holen. Vergiss es, Papa. Ich lerne Mauern. Aber mit dem Holzgeschäft will ich nichts zu tun haben. Ah, so sieht's also aus. Das ganze Buch, die tragische Geschichte von Dominic Molise, geschrieben von seinem Vater. Teil 1, Nervenkitzel und Steineklopfen. Teil 2, Spiel und Spaß im Sägewerk. Brich jetzt keinen Streit von 3, wie man sich von seinem eigenen Vater das Leben verderben lässt. Teil 4, hier ruht Dominic Molise, gehorsamer Sohn. Nicht um die Uhrzeit. Ich saß da und beruhigte meinen Arm. Der wimmerte wie ein Kind. Plötzlich bemerkte ich eine Rötung auf Papas Oberlippe. Ein roter Schmierfleck. Ich konnte nicht wegsehen. Mein Vater ging rasch zum Spülbecken und hielt sein Gesicht vor den Spiegel. Oh, die verdammte Rasierklinge. Er warf mir einen Blick zu, um zu prüfen, ob ich ihm das abnahm. Du hast dich auch am Kinn geschnitten. Und am Nacken. Nee, da ist nichts. Nichts außer Lippenstift. Ich schämte mich für ihn. Ich konnte ihn nicht mehr ansehen. Das Holzgeschäft. Partner, Vater und Sohn. Nee. Wir sprachen beide kein Wort mehr. Als ich gehen wollte, legte er mir die Hand auf die Schulter. Ich schüttelte sie ab. Das glaube ich einfach nicht. Im Widerschein des Schnees zog ich mich aus und schlüpfte neben meinem Bruder August ins Bett. Aus der Küche dröhnte ein brüllendes Meer aus Schweigen herüber, das von meinem Vater aufgerührt wurde. Nicht, dass mich das kümmert. Kein bisschen kümmert mich das. Aber es kümmerte mich eben doch. Ist der blöd? Warum hat er die Flecken nicht abgewischt? Ich hörte ihm zu, wie er sich in der Küche mit Seife einrieb. Verdammt, warum ist er so rücksichtslos? Warum hat er mich gezwungen, das anzusehen? Er prustete und spritzte wie ein Mann, der um sein Leben schwimmt. Hey. Psst. Komm her. Ich will mit dir reden. Plötzlich stand er in der Tür. Ich stand auf und folgte ihm bis zur Schwelle. Versteh das nicht falsch. Das hat nichts zu bedeuten. Eine verrückte Frau. Ich weiß nicht mal, wie sie heißt. In Ordnung. Hey, warte mal kurz. Du weißt, wie deine Mutter ist. Ich sag ihr nichts. Weil ich hab schon genug Ärger, verstehst du? Klar, Papa. Es ist mir egal, was du über mich denkst, aber mach deine Mutter keinen Kummer. Alles klar. Aber verstehst du mich, ja? Sicher. Okay. Dann sei ein Mann. Ich legte mich wieder hin. Ich stellte mir die beiden vor, wie sie im Dunkeln in verschiedenen Welten lagen. Wie ein Pack Esel und ein Huhn, die denselben Futtertrog teilten. Mann und Frau, Seite an Seite in zwei Kuhlen einer durchgelegenen Matratze, getrennt durch die Überreste ihrer toten Ehe. Na gut, Mama macht nicht mehr viel her mit ihren kaputten Zähnen, die alle raus müssen, und ihrem grauen Haar. Aber nie hatte sie den Abdruck ihres Mundes auf dem Gesicht eines anderen Mannes hinterlassen. Sie unterwarf sich dem Willen Gottes. Das kann ein Mann aber schon aus dem Haus treiben. Wie konnte ich es meinem Vater verdenken, dass er um sein Leben rannte? Ich konnte nicht einschlafen, wälzte mich hin und her und wühlte in der Bettwäsche. Da stieß meine Hand auf etwas unter Augusts Kopfkissen. Der Umschlag. Nach diesem mysteriösen braunen Umschlag, nach dem bestgehüteten Besitz meines Bruders, hatte ich monatelang gesucht. Bingo, Hochglanzfotos von Carol Lombard. Model Carol Lombard im Badeanzug oder im Abendkleid. Für meinen liebsten August in Verehrung. Mit breitkrempigen Hüten. In ewiger Liebe, Carol. Oder auf Zehenspitzen in Unterwäsche. Mach mit mir, was du willst. Ich bin dein mit Leib und Seele, deine Carol. Alle Fotos waren in seiner Handschrift signiert. Ich schaute mir meinen Bruder an, wie er so dalag und durch den offenen Mund Dampfwölkchen in die Nacht stieß. Eigentlich hätte ich darüber lachen müssen, wie er sich zum Narren machte. Aber diese Widmungen waren nicht lustig. Er träumt von Carol so leidenschaftlich wie ich vom Baseball. Wir waren alle Träumer. Ein Haus voller Träumer. Grandma träumte von ihrer Heimat in den fernen Abruzzen. Mein Vater träumte davon, mit seinem Sohn ein Maurergeschäft zu betreiben. Meine Mutter träumte von ihrer himmlischen Belohnung in Form eines frohgemuten Ehemanns, der nicht davon lief. Meine Schwester Clara träumte davon, Nonne zu werden. Und mein kleiner Bruder Frederick konnte es nicht erwarten, endlich groß zu sein und als Cowboy durch die Prärie zu reiten. Ich schloss die Augen und lauschte den Träumen, die durch das Haus summten. Sei im Moment, sei wir da. Wir sind ein Team, wir sind ein Team. Pass auf. Okay. Und ganz soft und... Hey, bist du nicht Dominic Molise? Der bin ich. Einer aus der 9. hielt mich auf der Straße an. Ich hab dich gegen Boulder Prep spielen sehen. Mann, du warst spitze. Ein Two-Hitter, wenn ich mich recht erinnere. Du hast ein Strikeout gegen 19 Mann geschafft. Ja, da hatte ich wohl einen guten Tag. Ja. Sag mal, Dom, wirfst du auch Spitballs? Die Antwort lautet ja, aber das bleibt unter uns. Wie groß bist du? Etwa 1,70. Verdammt, da bin ich ja bald größer. Und wie sieht's aus, wenn du einen Schläger in der Hand hast und ich dir den Ball zuwerfe, du Pfeife? War nicht so gemeint, Tom. Ja, ist schon okay, Junge. Von der Schule aus musste ich 4 Blocks laufen bis zum Elk Club, wo Ken und ich 2 bis 3 Mal die Woche trainierten. Als ich ankam, war Ken noch nicht da. Ich legte mich auf eine Bank und wartete. Ich genoss die Nachmittage mit Ken Parrish sehr. Sie waren für mich das Beste am ganzen Winter. Ken war mein bester Freund. Baseball war unser Leben. Die Parrishs waren die reichste Familie in Roper. Sie besaßen eine Eisenwarenhandlung und wohnten in einem 3-stöckigen Tudor-Haus. Es war massiv gebaut wie eine Festung und diente nur einem Zweck: dem Schutz ihrer einzigen Tochter. Dorothy. In zahllosen Nächten hatte ich Umwege gemacht, um an diesem Haus vorbeizukommen und an ihrem Fenster hochzuschauen. Ich liebte Kens Schwester. Sie studierte Englisch und Psychologie im letzten Semester und zwar mit Bestnoten. Ich sehnte mich nach ihr, seit ich sie vor 3 Jahren das erste Mal gesehen hatte. Damals hatte sie einen ganzen Sommer lang in der väterlichen Eisenwarenhandlung ausgeholfen. Was kann ich für dich tun? Ich brauche einen Zimmermannsbleistift Stärke 2. Ihre Augen waren groß, warm und grau. Sie war blond und trug einen Pagenschnitt. Die Bleistifte lagen auf einem Regal hoch oben unter der Decke. Sie holte eine Leiter. Diese Leiter war fest in den Schienen verankert und absolut sicher. Trotzdem hielt ich sie mit beiden Händen fest. Instinktiv. Und instinktiv. Aus reinem Instinkt tat ich dann allerdings noch etwas anderes. Ich blickte nach oben. Wahnsinn. Zwei runde goldene Brotlaibe. Und dazwischen? Eine atemberaubende Spalte. Ein Haarbüschel wie Messingspäne. Mein ganzes bisheriges Leben hatte ich über die deprimierende Reizlosigkeit dieses Ortes nachgedacht. Ich hatte ihn unter den Röcken meiner Mutter und meiner Tanten gesehen. Bestürzend unschön wie ein Mäusenest, trostlos graubraun wie ein Staubsaugerbeutel. Eine herbe Herausforderung, der sich jeder Mann früher oder später stellen musste. Und da war nun diese Naturerscheinung auf der Leiter über mir. Eine Offenbarung. Also das ist der dümmste Gesichtsausdruck, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Ein tödliches Lächeln umspielte ihre Lippen. Ich wünschte mir dringlichst, sofort auf die Straße hinauszurennen. Da hast du deinen Bleistift. Die Erinnerung an diesen Morgen verfolgte mich wochenlang. Ich schämte mich, wenn ich in den Spiegel sah. Wollte für immer verschwinden. Es ist Zeit zu sterben. Ich sah Dorothy nie wieder, bis ihr Bruder und ich Freunde wurden. Inzwischen war sie 21. Und schön wie ein Gletscher. Sie saß in einem Ledersessel im Wohnzimmer, trug eine große Brille mit schwarzem Gestell und las in einem Buch, das auf ihrem Schoß lag. Hi, sagte sie über ihr Brillengestell hinweg und las weiter. Schweigen. Sie hat mich nicht erkannt. Ken musste noch etwas von oben holen und ich setzte mich aufs Sofa. Sie tat, als wäre ich nicht da. Stört es dich, wenn ich rauche? Sie warf mir eine Schachtel Zigaretten zu. Danke, ich habe meine eigenen. Dann wieder Schweigen. Ich bin Luft für Sie. Und dabei blieb es. Aber jetzt wird alles anders. Dominik Mulli, vor dir liegen aufregende Jahre. Ja klar. Natürlich. Ja. Und sowas von. Los geht's. Wie ich so in der Garderobe auf Kenny wartete, im Dunst von Schweiß und Desinfektionsmitteln, spürte ich, wie meine Zukunft sich mir näherte. Scheiß Schnee. Hey. Lass uns lieber Bälle werfen. Im Handumdrehen gingen wir zur Bowlingbahn und warfen einander den Ball zu. Einer meiner Würfe geriet tief. Flatternd schoss er unter Kennys Handschuh hindurch und knallte gegen die Wand. Kenny verzog angewidert das Gesicht. Er ließ den Ball liegen. Scheiß drauf. Komm, wir hören auf. Wir haben noch nicht mal angefangen. Egal. Das ist doch der reine Wahnsinn, was wir hier tun. Zwei intelligente, menschliche Wesen werfen sich im Untergeschoss des L-Clubs Bälle zu. Und das im tiefsten Winter in einem Scheißkaff mitten in Colorado. Immerhin besser als rumhängen und nichts tun. Ich kann dieses gottverlassene Kuh doch in die Luft sprengen. Wir wichsen doch hier nur rum. Hier reicht's, Alter. Lass uns von hier verschwinden, bevor es zu spät ist. Und wohin? Nach Catalina, wo die Cubs sind. Ich dachte, du bist ein Yankee-Fan. Die Yankees sind in Florida. Das ist zu weit weg. Dafür ist es zu spät. Nach Catalina sind es nur 1500 Meilen. Und was machen wir, wenn wir dort sind? Wir nehmen an den Tryouts teil, du Arsch. Meinst du das ernst? Was glaubst du, du Blödmann? Hey, yeah, zu den Cubs. Die Tryouts dieses Jahr mit Dominik Mullis und Ken Parrish. Zu den Cubs, du. Auf nach Catalina. Wir trockneten uns mit dicken, flauschigen Tüchern ab. Ken, er braucht dich jetzt. Dann legte ich mich rücklings auf die Massagebank und hielt den Arm hoch. Er ruft nach deiner Zauberhand. Okay. Schätzchen. Er tätschelte mir den Bizeps. Du, ich muss dich was fragen. Schieß los. Ganz im Vertrauen, die Wahrheit. Okay. Lüg mich nicht an, Dom. Mach mir nichts vor, es ist zu wichtig. Du hast mein Ehrenwort. Okay. Bin ich gut genug für die Tryouts? Hä? Puh, was für eine Frage. Oh, du machst mich fertig, Dom. Lass mir doch mal ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Ich möchte ungern was sagen, was dein Leben in die falsche Richtung lenken könnte. Das ist eine wirklich schwierige Frage. Ich wollte bei Gott, du hättest sie mir nie gestellt. Du kannst dir die Antwort sparen, ich kenne sie bereits. Keine voreiligen Schlüsse kennen? Ich denke immer noch nach. Mach schon, spuck's aus. Sag mir, dass ich ein mittelmäßiger Amateur bin. Aber du könntest dich irren, weißt du? Ich bin noch jung und entwicklungsfähig. Zum Teufel, ich habe genauso gute Chancen wie du. Ich ging zu ihm hinüber, legte ihm die Hände auf die Schultern und lächelte. Kenny, du hast mich was gefragt und ich habe dir noch keine Antwort gegeben. Los, mach schon, spann mich nicht noch länger auf die Folter. Ken Parrish, du bist der hoffnungsvollste First Baseman, den ich je gesehen habe. Du bist jetzt schon reif für die Major League. In 3-4 Jahren bist du besser als Charlie Grimm. Ken Parrish, du bist soweit. Du bist ein Major League-Spieler. Jetzt schon. Ken streckte mir die Hand hin. Na gut. Wenn du das sagst. Danke, Spaghetti. Ich weiß deine Offenheit zu schätzen. Jetzt bin ich dran. Ich will dich auch mal was fragen. Ich war ehrlich zu dir, jetzt musst du ehrlich zu mir sein. Natürlich. Lass hören, Kumpel. Hab ich Chancen bei den Chicago Cubs? Soll das ein Witz sein? Er runzelte die Stirn. Das ist eine schwierige Frage. Nicht, wenn du mein Freund bist. Darüber muss ich nachdenken. Nimm dir Zeit. Er verfiel in Schweigen. Ich schaute ihm zu, wie er seine Unterhosen, das Hemd und die Hose, Socken und Schuhe anzog, zum Spiegel ging und sich eine Krawatte band. Da gibt's nur eins, was mir Sorgen macht. Wie groß bist du, Dom? Was tut es zur Sache? Gute Pitcher sind groß und schlank. 6 Fuß. Und du willst ein guter Hitter sein? Der Beste, hast du selbst gesagt. Wie viele von meinen Bällen hast du getroffen in den letzten 3 Jahren? Ziemlich viele. Du bist ein verdammter Lügner. Einen einzigen hast du getroffen und das auch nur, weil du vor ihm zurückgezuckt bist und den Schläger zufällig am richtigen Ort hattest. Weißt du, wie ich gegen dich werfe, Parrish? Ganz nah, direkt auf deinen Schwanz, weil du da nicht den Mumm hast, stehen zu bleiben und zu schlagen. Ich drückte ihn gegen die Wand. Immer schön locker bleiben, Spaghetti. Du hast mich was gefragt. Willst du die Antwort jetzt hören oder nicht? Kein Interesse. Wir schwiegen beide. Ich raffte meine Sachen zusammen und warf sie in den Spind. Ich bin dir nicht böse oder so. Dazu hast du auch keinen Grund. Dom, ich halte dich für den größten jungen Linkshänder im zeitgenössischen Amerika. Mann! Ich streckte ihm die Hand entgegen. Danke, Ken. Hey! Zu den Cubs, zu den Cubs. Hey, hey! Gott soll mich tot umfallen lassen, wenn ich jemals eine Maurerkelle anfasse. Hey! Katalina, auf nach Catalina! Sonnenlicht, warme Tropennächte, kein Schnee, ein kleines Inselparadies, in dem wir nichts tun, außer Baseball spielen, in einem Feinhotel wohnen und gut essen. Ja, das hört sich doch ganz passabel an. Catalina ist gleich hinter den Bergen, Mann, keine 1500 Meilen von hier. Lass uns gehen, Kenny. Lass uns verdammt nochmal verschwinden, bevor wir sterben. Wir schüttelten einander nochmal die Hände. Wann? Morgen. Wir nehmen den Bus. Was wird es kosten? Etwa 50 für jeden. Bis wir unsere Verträge in der Tasche haben. Bei uns zu Hause ist das gesamte Mobiliar keine 50 wert. Wir waren so pleite, dass uns sogar die armen Nonnen von St. Catherine das Schulgeld erließen. Und da steht Kenny in seinem neuen Fellmantel, den englischen Schuhen und der Pelzmütze und quatscht von $50 als seien es 50 Cent. Warum spricht deine Schwester kein Wort mit mir? Warum müssen sie so verdammt hochnäsig? Was bin ich, ein Penner oder so? Was hat denn Dorothy damit zu tun? Eine Menge. Aha. Willst du sie vielleicht in Schutz nehmen? Okay, dann fick dich. Was? Fick deine dickärschige Mutter und deinen grantigen alten Herrn und euer großes Haus und eure Diener und eure Autos und euer verschissenes Geld. Es wurde still zwischen uns. Ich fühlte mich mies, dass alles so aus mir herausgeplatzt war wie aus einem tollwütigen Hund. Jetzt ist es aus zwischen Kenny und mir. Als wir die Treppe hochstiegen und auf die dunkle Straße hinaustraten, war ich mir sicher, dass wir zum letzten Mal im Elk Club trainiert hatten. Der Schnee fiel so dicht, dass wir das Gerichtsgebäude auf der gegenüberliegenden Seite nicht erkennen konnten. Die Autos bewegten sich freudlos durch den traurigen Verkehr. Wir trotteten einen Block weiter zum Bus. Ken hielt sich von mir fern. Als wir die Busstation erreichten, lehnte er entfernt von mir an einer Mauer, verdammt, die Hände in den Taschen seines vom Schnee gepuderten Schaffellmantels vergraben. Endlich tauchten im Halbdunkel die weißen Augen des Busses auf. Na gut, reg dich wieder ab, Spaghetti. Spaghetti? Ich wurde fuchsteufelswild. Er sagt nie wieder Spaghetti zu mir! Ich packte ihn an der Kehle. Er riss die Augen auf. Ich ließ ihn los und er stieg ein. In diesem sinnlosen Schneesturm stapfte ich heimwärts. Immerhin hatte der Schnee auch etwas Tröstliches. Er verbarg mich gnädig vor den Blicken der Leute, mich und meine Sommersprossen, meine Segelohren und meine mickrige Gestalt. Wie ein Geist schlich ich nach Hause, den Kopf gesenkt, meine Schuld und meine Wertlosigkeit tief in mir verschlossen. Er kommt schon noch. Er weiß, dass es Lamm gibt. Es war 6:30. Meine Mutter sah beinahe festlich aus mit ihrem geflochtenen Haar und ihrem frischen Hauskleid. Ein Hauch von Fliederduft umwehte sie. 7:00 war uns klar, dass er nicht kommen würde. Wir setzten uns zu Tisch. Es gab Minestrone und Lammbrust mit Reis und Rosinen. Irgendwas liegt in der Luft. Dazu Peperoni in Knoblauch und Olivenöl. So wie Götterspeise. Mama aß nichts. Sie stand auf und huschte ins Schlafzimmer. Da stimmt was nicht. Kann ich was tun, Mama? Er hat mich belogen. Immer hat er gelogen. Jetzt ist es zu spät. Vor uns stand der Kleiderschrank. Darunter lugten die Arbeitsschuhe meines Vaters hervor. Klobig und kalkweiß vom Mörtel. Die Spitzen aufwärts gebogen, wie die Schuhe eines Toten. Ich nehme es ihm schon lange nicht mehr übel. Ich tauge nichts mehr. Ich habe nie etwas getaugt. Kein Wunder, dass ich ihn geheiratet habe. Ein anderer hätte mich nicht genommen. Das stimmt nicht, Mama. Du siehst toll aus. Genau richtig. Ich hätte nicht gewollt, dass sie anders aussah. Eine Mater Dolorosa. Von allen Seiten starrten die Heiligen auf uns herunter. Das Bildnis der Madonna hing seitlich über dem Bett, der Erlöser am Kopfende. Auf der Kommode stand eine Statue des heiligen Antonius, der quer hinüber zur heiligen Teresa sah. Ihr Schlafzimmer glich der Zelle einer Nonne. Hier haben die in diesem Zimmer bloß ihre 4 Kinder gezeugt. Ich habe ihm nie etwas bedeutet. Eigentlich wollte er deine Tante Flora heiraten. Aber die hatte nichts für ihn übrig, sie hat dich nur ausgelacht. Deshalb hat er mich genommen. Hast du ihn denn nie geliebt? Mitleid habe ich mit ihm gehabt. Ich konnte den Anblick der Arbeitsschuhe nicht mehr ertragen. Stand auf und warf sie polternd in den Schrank. Jedenfalls haben wir geheiratet und er hat mir von seinem wunderbaren Haus in Roper erzählt. Es steht im Wald, hat er gesagt, wie geschaffen, um Kinder darin großzuziehen. Als wir in Denver in den Zug stiegen, sagte er dem Schaffner, dass er die Fahrscheine nicht finden könne. Und als der Schaffner wartete und wartete, hat er auch noch behauptet, er hätte seine Geldbörse verloren. Ich hatte solches Mitleid mit ihm, weil er mit diesem komischen italienischen Akzent sprach und der Schaffner kein Wort verstand. »Jemand rauben mich«, hat er gesagt. »Jemand stehlen $900.« Am Schluss habe ich die Fahrscheine bezahlt. Während sie erzählte, blieb ihr Blick starr auf die leere Stelle unterm Schrank gerichtet. Schließlich stand sie auf und schob die gespenstischen Schuhe wieder unter den Schrank. Und dann habe ich mein Haus gesehen. Mein wunderbares Haus im Wald. Eine Hütte neben der städtischen Müllhalde. Das Dach aus Blech, die Wände aus morschem Holz, kein Wasser, kein Spülbecken, keine Toilette. Und die Möbel. Holzkisten statt Stühle, eine Matratze als Bett, ein Ölfass als Ofen. Und nicht mal der Schrott gehörte wirklich ihm. Oh Gott, was hat er mich belogen? Ich stellte mir vor, wie schlimm das für sie gewesen war. Aber er tat mir auch leid. Armer Kerl. Er hat mich belogen. Er hatte kein Geld und steckte in der Klemme. Ein Lügner war er. Er hatte seinen Stolz. Nur deswegen hat er gelogen. Ich mache deinem Vater längst keine Vorwürfe mehr. Ich bin selbst an allem schuld. Das sind Kenny und... Dorothy. In Hemdsärmeln rannte ich auf die Straße runter. Hi. Sie lächelt. Hi. Hab ich jetzt zu viel gesagt? Hol deinen Mantel, Dom. Klar. Wohin gehen wir? Ins Apollo. Ein Film mit Ginger Rogers. Sie will ihn sehen. Ist es wirklich oder träume ich bloß? Ich starte in das strahlende Gesicht vor mir. Auf diesen hinreißenden Mund. Na los, komm doch bitte. Es ist ein Wunder. Nach all den Stunden der Sehnsucht, nach all meinen aussichtslosen Tagträumereien, saß sie nun neben mir. In all ihrer goldenen Heiligkeit. Als sie einmal auf der Sitzbank umherrutschte, wurde mir die Ekstase einer Berührung ihres Knies mit dem meinen zuteil. Sie schwieg. Irgendwann steckte sie sich eine Zigarette an und entließ eine zauberhaft träge Rauchwolke aus der Wärme ihrer Mundhöhle. Überirdisch. Denk dran, Dorothy. Du hast versprochen, dich zu benehmen. Ich habe ihr erzählt, was du heute Nachmittag gesagt hast. Er hat mich bloßgestellt. Dieser Depp. Du redest zu viel. Dann nahm sie meine Hand. Ganz meine Meinung. Tut mir leid, wenn ich neulich im Wohnzimmer so unhöflich war. Es ist nur, weil ihr beide immer nur über Baseball redet. Magst du Baseball nicht? Also sagen wir es so. Ich kann auch ohne leben. Was magst du denn? Tennis, Skifahren, Bücher. Ich liebe James Joyce. Jim Joyce? Den Shortstop der St. Louis Browns. Nee. Soll das ein Scherz sein? Sie drückte unwirsch ihre Zigarette aus. Sie meint James Joyce, den Schriftsteller, du Trottel. Na, nie was gehört von dem Kerl. Ja, den meinst du, klar. Ich sah ihr ins Gesicht. Ihr Kinn war straff. Sie biss sich auf die Zähne. Du hast es verbockt, du Idiot. Ich wagte kaum mehr zu atmen. Ich wollte mich aus dem Wagen und unter die Räder werfen. Siehst du, was du bisher verpasst hast? Die Gesellschaft einer erstklassigen, reinrassigen Zicke. Der Saal war beinahe leer. Wir saßen hinten in den Logen, wo man rauchen durfte. Dorothy steckte sich eine Zigarette zwischen die Lippen und wartete darauf, dass einer von uns beiden ihr Feuer gab. Ich suchte wie verrückt in meinen Taschen nach Streichhölzern, als Ken schon ihre Camel ansteckte. Der erste der beiden Filme war ein Western mit Tom Mix. Scheiße, was ist denn das für ein Schrott? Den musste sie durchstehen, wenn sie Ginger Rogers in Dancing Daughters sehen wollte. Während auf der Leinwand die Colts rauchten, nahm sie plötzlich ihren Mantel unter den Arm. Nee, das tue ich mir nicht an. Das halte ich wirklich nicht aus. Was ist denn los? Dorothy mag keine Western. Ey, vielleicht sollten wir auch gehen. Ohne mich. Ich liebe Tom Mix. Warte! Hey, Dorothy, Dorothy, bitte warte! Was ist? Fahr nicht weg. Dieses Geballer ist mir einfach zu kindisch. Geh wieder rein zu Kenny und schau dir den Film an. Bloß nicht. Ich muss mit dir reden. Ein andermal vielleicht. Es ist dringend. Ich bin verzweifelt, Dorothy. Vielleicht ist das die letzte Chance meines Lebens. Du studierst doch Psychologie. Ich kenne ja sonst keinen, der... Also du musst mir helfen. Bitte, ich bin total am Ende. Ich brauche deinen Rat. Ich weiß sonst nicht, was ich tue. Du bist doch die Einzige, die von sowas Ahnung hat. Dann steig halt ein. Die ganze schweigsame Fahrt über zum Haus der Parrish hatte ich in meiner Seele nach etwas Werthaltigem gekramt, was ich ihr hätte präsentieren können. Mann, irgendeine coole Performance. Derweil schrien meine Lenden Zeta und Mordio. Und die Hose wäre mir fast geplatzt. Scheiße, mir fällt nichts ein. Dorothy parkte den Wagen neben dem Buick ihrer Mutter. Ich durfte ihren Mantel tragen, während wir die Stufen zum Dienstboteneingang hinaufgingen. Sie öffnete die Tür zur Küche und schaltete das Licht ein. Wow. Backofen und Kühlschrank waren weiß emailliert. Die Bodenkacheln glänzten rot. In der Mitte stand ein großer Eichentisch. Auf dem weißen Tischtuch ruhte eine Schale voller Äpfel und Orangen. Ja. Fühl dich wie zu Hause. Danke. Sie nahm mir den Nerz ab und warf ihn über eine Stuhllehne. Ich mache uns einen Kaffee. Wie sie schwebt. Ich weiß jetzt nicht genau... Dein Einsatz. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich anfangen soll. Nun, ich würde sagen, wir beginnen am besten mit dem Anfang. Ja, gute Idee. Als sie das Sahnekännchen auf den Tisch stellte, stieg der Druck in meiner Hose in explosive Höhe. Hast du Hunger? Nicht besonders. Wie wär's mit einem Rührei? Super. Kann ich was helfen? Wenn du magst. Ich warf einen Blick auf meine Hände. Sie konnten etwas Seife und Wasser vertragen. Dorothy deutete mit dem Kinn auf eine Tür. Das Badezimmer ist dort drüben. Die Tür führte in eine Waschküche, an deren gegenüberliegendem Ende die Tür zum Badezimmer lag. Ich wusch mir die Hände und machte mich auf den Rückweg. In der Waschküche erregte eine Wäscheleine meine Aufmerksamkeit. 1, 2, 3, 12. Sie waren lustig anzuschauen, wie eine Reihe lachender Mädchen. Winzig. Die müssen alle Dorothy gehören. Die heiligen Seidenhöschen meiner Geliebten. Ich ging die Wäscheleine lang und ließ mir von jedem Höschen das Gesicht streicheln. Sie kitzelten mich an der Nase. Das Goldene stach mir ins Auge. Es fühlte sich federleicht an und weich wie das Gefieder einer Golddrossel. 1 für mich und 11 für Dorothy. Das schien mir nur fair. Ich löste die Wäscheklammer von dem Höschen und stopfte es mir unter das Hemd. Dann ging ich zurück in die Küche. Als ich zurückkam, schlug Dorothy schon Eier auf. Ich toastete das Brot und sie bestrich es mit Butter, während wir ewige Themen besprachen wie das Wetter, die Filme im Kino und dass alle um diese Jahreszeit erkältet sind. Dann bemerkte sie meine Fingernägel. Zeig mal her. Seit wann kaust du an deinen Fingernägeln? Mein ganzes Leben schon. Aha. Mach dir darüber keine Sorgen. Neue Theorien übers Nägelkauen besagen, dass es eine harmlose Methode zum Abbau von Stress ist. Ach, ich hab mir deswegen jahrelang Sorgen gemacht. Jetzt geht's mir gleich deutlich besser. Ja, dann gehen wir der Sache doch mal auf den Grund. Dein Vater. Aha. Wie kommst du mit ihm zurecht? Ganz gut. Wir kommen zurecht. Höre ich deine gewisse Feindseligkeit heraus? Wir haben unsere Meinungsverschiedenheiten. Mhm. Das habe ich mir gedacht. Hm. Du hasst ihn, nicht wahr? Er tut mir leid. Mitleid? Naja, er ist arbeitslos und muss eine große Familie ernähren. Du weißt schon, dass Mitleid eine Art Überlegenheitsgefühl darstellt. Weißt du, was ich denke? Ich denke, du genießt es, ihn leiden zu sehen. Du hasst deinen Vater. Du nimmst ihm die Zuwendung zu deiner Mutter übel. Das glaube ich nicht. Ich werde dir helfen. Ich habe ehrlich das Gefühl, dass ich dir nützlich sein kann. Dein Bruder. Sag mir, wie dein Bruder ist. Was empfindest du für ihn? Streitet ihr euch? Nur oft. Und worüber? Über alles. Das ist interessant. Du bist eifersüchtig auf deinen Bruder, weil deine Mutter ihn mehr liebt als dich. Nicht wahr? Nein. Oh, Dominik, du bist nicht kooperativ. Du musst schon ehrlich sein, sonst verschwenden wir hier unsere Zeit. Ja, ich versuch's ja. Ja, dann denk nach. Geh in deine frühe Kindheit. Wie war deine Reinlichkeitserziehung? Gab es da ein Problem? Ich kann mich nicht erinnern. Das überrascht mich nicht. Ein typischer Fall von adoleszenter Amnesie. Das geht uns allen so. Magst du noch mehr Kaffee? In mir erwachte ein Dämon. Tod oder Leben. Jetzt oder nie. Ich liebe dich. Sei nicht dumm. Ich liebe dich. Ich stand auf und fiel vor ihr auf die Knie, schlang meine Arme um ihre Hüften und vergrub mein Gesicht in ihrem grünen Rock. Mach dich nicht lächerlich. Ich liebe dich. Hey! Aber der Dämon gab mir Kraft. Ich liebe dich. Mann! Plötzlich verlor sie ihren Halt und fiel über mich. Ich küsste sie auf sämtliche Körperstellen, die in Reichweite meiner Lippen gerieten. Geh da weg! Und wie wir uns so auf dem Küchenboden wälzten, fiel mir die Litanei der heiligen Jungfrau ein. Mythische Rose, Sitz der Weisheit, Tor zum Himmel. David, Zitadelle, Refugium, Peccatorum, Bundeslade. Dorothy wand sich in meiner Umklammerung, robbte mit mir über den Küchenboden, verlor beide Schuhe, hämmerte mit den Fäusten auf mich ein. Lass mich los! Morgenstern, Consolatrix, Afflictorum, Lamm Gottes. Oh Mann, das ist eklig. Bis sie sich endlich aus meinem Griff befreien konnte. Würdest du jetzt bitte nach Hause gehen? Sie schob den Saum ihrer Bluse in den Bund. Glätterte ihren Rock, streifte sich die Schuhe über. Bitte? Ich rappelte mich hoch und wollte meinen Hemdzipfel in die Hose stecken. Da fiel mir das goldene Höschen vor die Füße. Das ist mein neues Höschen. Kann ich es behalten? Nein. Bitte. Nein! Was bist du für ein schrecklicher Kerl? Ich liebe dich. Untersteh dich! Ich Oh Gott. Ich kann nicht anders... liebe dich. Ich betrachtete ihr goldenes Haar und das Wunder, wie sie auf den Absätzen ihrer Schuhe stehen konnte. Dir wird niemals gehören. Kein Mann, der aus Torricella Peligna stammte, würde jemals ein Mädchen wie Dorothy Parrish besitzen. Auch in 1000 Jahren nicht. Bitte? Gute Nacht. Das wird dir noch leid tun. Ich nahm meinen Mantel und ging an ihr vorbei ins Freie. Die wird noch von uns hören, wenn wir erst der Champ der Major League sind, glaub mir. Ich rannte durch die College Avenue heimwärts. Nach 2 Blocks... Hallo, Casanova. ...lief ich Kenny. Was ist, du Witzbold? Du hast was verpasst. Beide Filme waren super. Und Ginger Rogers, Alter, was für ein Körper. Ich muss dir was sagen. Über mich und deine Schwester. Sag bloß, du hast sie rumgekriegt. Ich hab sie nur geküsst, das ist alles. War es so schlimm? Du siehst aus wie einer, der vor dem Arm des Gesetzes flieht. Mir hat's gefallen, ihr nicht. Sie ist zu alt für dich, Dom. Nicht dein Typ. Was wäre denn mein Typ, du Klugscheißer? Du wirst die Richtige schon finden, wenn du berühmt bist. Irgendein Mädchen am Wegesrand. Ein Filmstar wie Ginger Rogers. Aber das ist ja so nicht von Bedeutung. Du musst an den Arm denken, Dom. Alles andere zählt nicht. Nur der Arm. Der Arm weiß, wo es lang geht. Weiß er auch, dass Frauen und Bälle werfen nicht zusammenpassen? Ja, klar weiß ich das. Er ist sich da nicht so sicher. Frag ihn. Frag ihn, wann wir losfahren. Ziemlich bald. Die Zeit wird knapp. Lass uns gehen. Du nimmst den Mund ziemlich voll. Du bist nicht zufällig der Sohn von Joe Parrish, dem reichsten Mann der Stadt. Ach, scheiße, jetzt fängst du wieder damit an, wegen 50 Kröten. Die wirst du doch wohl noch auftreiben können. Sprich mit deinem alten Herrn, Dom, es ist den Versuch wert. Hör auf deinen Freund. Edna Pruitt. Die Vorderseite des Hauses war dunkel. Ich hatte in der Kneipe vergeblich nach meinem Vater gesucht und einen Hinweis erhalten, an welchem geheimen Ort ich ihn wohl antreffen würde. Chiropraktische Massage, personalisierte Manipulation, Geistheilung. Stand auf dem Schild, das an der Tür der verglasten Veranda hing. Hä? Ich schlich zum Fenster und spähte durch den Spalt zwischen Rollo und Fensterrahmen. Ist der da drin? Was macht er da? Ein Mann und eine Frau in einem Wohnzimmer unter dem Porträt von Präsident Hoover. Edna saß in einem Schaukelstuhl und strickte Socken. Sieht nicht nach Party aus. Mein Vater legte an einem Bridge-Tisch Patiencen. Schon gar nicht nach Orgie. 2 Menschen, die in einer kalten Winternacht einander schweigsam Gesellschaft leisteten. Edna war gewiss 10 Jahre älter als er und mollig. Auf einmal gähnte mein Vater und streckte die Arme. Edna gähnte ebenfalls und ging zur Garderobe. Sie half ihm in den Mantel. Ach, jetzt wird's spannend. Edna küsste ihn. Beiläufig. Ah, aufs Kinn. Dominik. Dom, bist du das? Was machst du hier um diese Zeit? Ich muss mit dir reden, Papa. Ich dachte, wir hätten das besprochen. Du machst den Schulabschluss, dann kommst du mit mir arbeiten. Daraus wird nichts. Ich will nichts mehr davon hören. Weißt du, wer Joe DiMaggio ist, Papa? Und Toni Lazzeri und Frank Crosetti? Ballspieler. Hast du je von Babe Pinelli gehört? Lou Fonseca? Alles Ballspieler. Das sind Leute, Papa. Menschliche Wesen wie du und ich. Söhne von Schneidern und Schlachtern, Fischern, Friseuren, Minenarbeitern, alles Italo-Amerikaner, die in Häusern wie unserem aufgewachsen sind. In diesem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Weißt du, was man über das Glück sagt, Papa? Du weißt alles. Sag's mir. Dass es nur einmal anklopft. Er blieb stehen. Ich blieb auch stehen. Er sah mich erbittert an. Seine Rechte schoss aus der Manteltasche hervor und ballte sich zur Faust. Und siehst du die hier? Die klopft auch nur einmal an. Bleib standhaft. Ich ziehe weg aus der Stadt, Papa. Er wandte sich von mir ab und lief weiter heimwärts. Schneller als zuvor. Und wohin gehst du? Kalifornien. Und du wirst reich mit Baseball spielen, klar. Ich gehe zu den Tryouts der Chicago Cubs. Genau. Wissen Sie das? Sie werden es wissen, wenn Sie mich sehen. Ganz genau. Das Gesicht meines Vaters wurde plötzlich weich vor Trauer und Schmerz. Er legte mir die Hand auf die Schulter. Ja, sag's nur, du glaubst, ich bin nicht gut genug. Du bist gut genug, mein Junge. Aber du bist nicht hart genug. Diese Männer sind aus Stahl. Zäh. Und brutal. Sie werden dir das Herz brechen, sag ich dir. Da standen wir nun. mitten in der Nacht auf dieser menschenleeren Straße, während der Schnee so dicht fiel, dass wir einander kaum sehen konnten. Und mein Vater sagte mir, dass ich zu weich sei. Er war ein großartiger Maurer und ein Versager. Also muss ich auch ein großartiger Baseballspieler sein und ebenfalls versagen? Wie der Vater, so der Sohn? Quatsch, was redest du denn da? Natürlich nicht. Was er alles gebaut hatte, wenn das Wetter es zugelassen hatte. Schulen, Wohnhäuser, Garagen, Auffahrten, Plattenwege. Er liebte seine Arbeit und er liebte seinen Betonmischer, seinen Partner, der unablässig schnaufte und keuchte während der langen Sommertage voller Arbeit. Aber wenn Regen und Schneefall einsetzten, wurde er in die Scheune geschoben und mit einem Sacktuch zugedeckt. Dann war er für die folgenden Monate genauso arbeitslos wie sein Partner. Armer alter Papa, was für ein Leben. Meines würde anders aussehen. Ich hatte den Arm. Und es gab einen entscheidenden Unterschied zwischen uns. Er ist ein Ausländer. Aus Torricella Peligna. Du nicht. Plötzlich hatte ich eine Idee. Ich wusste, was zu tun war. Am nächsten Morgen schwänzte ich die Schule und lief hinüber zur Roper High School, um Kenny abzufangen. Hey, ich muss mit dir reden. Lass uns einen Kaffee trinken. Ich hab jetzt Englisch. Das ist was für Kinder. Ab heute sind wir Männer. Komm jetzt. Ken folgte mir über die Straße in den Drugstore an der Ecke. Wir setzten uns an den Tresen. Wir können heute losfahren. Hast du die Kohle? In 3 Stunden habe ich das Geld. Ich erzählte von Vaters Betonmischer und dass ich vorhatte, ihn mir auszuleihen. Und wenn er verkauft ist, steigen wir in den 5-Uhr-Bus und hauen ab nach Kalifornien. Wo ist der Betonmischer jetzt? Im Schuppen, hinter unserem Haus. Wir brauchen ein Pickup, damit wir ihn fortschaffen können. Nennt man das nicht Diebstahl? Wie kann man seinen Vater bestehlen? Was ihm gehört, gehört auch mir. Und umgekehrt. Das wäre vielleicht so, wenn dir auch was gehören würde, was nicht der Fall ist. Bis jetzt nicht. Aber in ein paar Monaten werde ich in der Lage sein, ihm einen nagelneuen Mischer zu kaufen. Weil ich für Geld Baseball spielen werde. Ken kniff die Augen zusammen und schüttelte seinen Kopf. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Was ist denn los mit dir? Wer ist denn jetzt hier der Feigling? Hm? Ich bin kein Feigling, aber auch kein Dieb. Du leihst mir doch nur den Pickup deines Vaters. Damit mache ich mich der Beihilfe zu einem Verbrechen schuldig, ja. Ken war so ruhig, ernst und halsstarrig, dass ich ihn hätte erwürgen können. Ich stehle den Mischer nicht. Er steht im Winter eh nur in der Ecke. Ich führe ihn nur eine Weile einer anderen Nutzung zu. Ey, wenn ich erst bei den Cubs unterschrieben habe, schicke ich dem alten Knaben ein paar 100 Mäuse, dann kann er sich einen nagelneuen Mischer kaufen und hat hinterher noch Taschengeld übrig, hä? Das heißt, dass er mit seinem Mischer, der sonst nur in der Ecke stehen würde, in kürzester Zeit 500 oder 600% Gewinn macht, hä? Wieso soll mein alter Herr arm bleiben, während deiner immer reicher wird? Hast du etwas gegen uns, weil wir Italiener sind? Aber angenommen. Nur mal angenommen, dass du es bei den Cubs nicht schaffst. Das könnte passieren. Alles ist möglich. Gebrüht, du bist mir ein Freund. All die Monate hast du mich aufgebaut und jetzt rammst du mir das Messer in den Rücken. Das war's, Kumpel. Mit dir bin ich fertig. Okay, ich hol den Pickup. Vorsicht! Mehr rechts! Rechts! Ja, das ist gut. Ja. Ja, weiter. Weiter! Hier noch ein Stück. Stopp! Mensch, halt an! Ken hatte die Autoschlüssel von seinem Vater abgeholt. Der Schuppen stand 50 Fuß von unserem Haus entfernt. Der Fußweg lag tief verborgen unter der Schneedecke. Im Winter war dieser Schuppen ein einsamer Ort. Ich hatte Ken eingewiesen, bis die hintere Stoßstange des Pickups ganz nah am Betonmischer war. Was ist, wenn dein alter Herr auftaucht? Tut er nicht. Kommt nie hierher. Im Winter kommt hier niemand her. Der Mischer war eine echte Antiquität. Wir hängten den Haken an der Stoßstange des Pickups ein und sicherten ihn mit einer Stahlkette. Als das erledigt war, zog ich Ken den Parkerstift aus der Tasche, öffnete die Motorhaube des Mischers und holte den Eigentümerausweis hervor, der auf der Innenseite steckte. Ich schlug ihn auf, setzte den Stift bei der Rubrik Eigentümerwechsel an und unterschrieb mit dem Namen meines Vaters. Mein Gott, das ist kaltblütige Urkundenfälschung. Heiß ich etwa nicht, Molise? Ich habe nur den Vornamen geändert. Du bist ja kein Mensch mehr. Du bist ein Tier. Ich sollte die Bullen rufen. Der Zweck heiligt die Mittel. Lass uns gehen, schnell. Ken zögerte. Er sah aus, als wolle er abhauen. So, alles klar, los geht's. Ich schob die Blechtür zu und schwang mich auf den Beifahrersitz neben Kenny, bin ja dabei. Der mit zusammengebissenen Zähnen durch die Windschutzscheibe starrte. Oh mein Gott, was? Nein. Deine Grandmama. Er hatte gerade einen Gang einlegen wollen, als ein kleines, schrumpeliges, von einem schwarzen Tuch umhülltes Gesicht über dem Gatter des Hinterhofs auftauchte. Grandma Bettina. Einen kurzen Augenblick fühlte ich mich nach Torricella Pellinia versetzt. Verfallene Steinhäuser, das Kopfsteinpflaster der Straßen, die Kirche. Alte, schwarz gekleidete Weiber, die sich die Treppe hinaufmühen. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Fahr los, fahr an dir vorbei. Fahr links, wie links an dir vorbei. Hier vorbeifahren, links, Mann. Links. Mensch, fahr los! Er konnte nicht. Er war starr vor Scham. Langsam ging Grandma um den Pickup und den Betonmischer herum, schaute zu Kenny hoch. In ihrem Gesicht lag keinerlei Verwunderung, nur Resignation. Der ist klar, was sich hier abspielt. Wie furchtbar, wie gottverdammt furchtbar. Die letzte, unwahrscheinlichste aller Eventualitäten war eingetreten. Was? Ken wagte nicht, Grandma anzuschauen. Was ist? Was sagt sie, hä? Sag mir, was sie gesagt hat. Sie sagt, es ist ein Schrotthaufen und sie ist froh, dass wir ihn wegschaffen. Du lügst. Du lügst! Es gab nichts mehr zu verheimlichen. Die böse Tat war untrennbar mit diesem Tag verbunden. Mit dieser Stunde und der Schneeschmelze, dem Schattenwurf des Schuppens und dem Ausdruck düsterer Resignation in Grandmas Augen. Was war das? Schwer zu übersetzen. So, das war's. Ich bin hier fertig. Bring den Pickup zurück, wenn du alles erledigt hast. Mann, Kenny! Hey. Er ging zu Grandma und streckte ihr flehentlich die Hände entgegen. Schauen Sie her, Grandma, meine Hände sind sauber. Ich hab mit all dem nichts zu tun. Capito? Ich bin unschuldig. Ich guter Mann. Er böse. Ich nix stehlen. Ich Freund. Er Bandit. Bandito. Oh, disgraziati. Ken rannte in der Reifenspur des Pickups die Gasse hinunter. Ich klemmte mich in das Steuer. Mein Schädel knackte unter Grandmas Blick. Ich starrte geradeaus, während sie von den letzten Dingen sprach, von Geburt und Tod, Schuld und Sühne, von Judas und der Ehrlosigkeit der Söhne. Und ich ertränkte ihre Worte im Röhren des Motors, schaltete in den ersten Gang und fuhr weg. Im Rückspiegel sah ich ihre schwarze, einsame Gestalt und ihre Hände, die flatternd gen Himmel stiegen. Na komm los! Ich hielt mich abseits der belebten Straßen. Der Mischer klapperte hinter mir her wie eine Kette von Blechdosen. Bis zum Friedhof ging alles gut. Aber dann begannen die Schwierigkeiten. Oh, scheiße, dieses Geschepper. Der einzige Weg durch ihn hindurch führte am Grab meines Großvaters Giovanni Molis vorbei. Ich nahm all meinen Mut zusammen, um dem Anblick des Grabes gewachsen zu sein. Dann kam es in Sicht. Ein mannshohes, schlankes Marmorkreuz auf einem Sockel. Ein Monument, mit Schnee bedeckt. Als würde es einen Schal tragen. Der ganze Stolz meines Vaters. 2 Jahre lang hat er an unserem Schuppen daran gearbeitet. Aus einem gewaltigen Brocken Marmor hatte er das Kreuz herausgeschlagen, um es dann zu schleifen und zu polieren, bis es glatt war wie eine menschliche Haut. Hey, jetzt nicht schwächeln. Das ist Störung der Friedhofsruhe. Muss weiter. Geht nicht so rumhängen. Der Gedanke, unter solchem Radau an Großvaters Marmorkreuz vorbeizufahren, erfüllte mich mit Grauen. Nicht, dass ich von Großvater irgendwelche Schwierigkeiten erwartet hätte. Er war seit 7 Jahren tot. Tot und hilflos. Ich erinnerte mich, wie er zu Lebzeiten gewesen war. Wie er beim Fischen die Köder neben sich in sein Segeltuchhut legte. Wie er gern Walnüsse und Sonnenblumenkerne geknabbert hat. Wie scharf er seine Messer schleifen konnte. Und wie er auf den Eisenbahnschienen von einer Stadt zur nächsten wanderte. Mit dem schweren Schleifstein auf dem Rücken. Wie er immer auf dem Boden gesessen und mit dem Stock in der Erde gestochert hat. Ein ungebildeter, aber weiser Mann, der stets lächelte. Und sich einfach freute, ein menschliches Wesen in dieser Welt zu sein. Wie kannst du nur an ihm vorbeifahren? Hat er das verdient? Wie tief bist du gesunken, Dominic Molise? Ich ließ den Pickup ein paar Fuß vorwärts rollen, um die Inschrift auf dem Sockel lesen zu können. Giovanni Molise, 1853 bis 1926. Requiescat in pace. Kehr um, Mach alles rückgängig, du Depp. Fahr zurück und vergiss Catalina. Geh Backsteine schleppen mit deinem Vater, grab Löcher und geh betteln, wenn's nicht anders geht. Aber lass ab von dieser Schlechtigkeit. Ich wendete den Pickup und fuhr heim. Hi! Mein Vater sah nicht wütend aus. Ich kann dir das erklären. Er sah mir nur genau zu, wie ich zum Heck der Stoßstange ging und die Kette vom Haken entfernte. Ich habe mir gedacht, dass ich dir einen neuen Mischer kaufen könnte und wollte wissen, wie viel man für diesen Schrotthaufen noch bekommt. Schließlich sind wir ja vom Sommer an Partner. Ja. Er zog seinen Mantel aus und hängte ihn in unserem Schuppen an einen Haken. Aber dann habe ich mir gedacht, dass ich besser erst dich fragen sollte. Schließlich bist du der Kopf dieses Unternehmens. Ja, das stimmt. Er klopfte mit seinen Knöcheln auf den Kotflügel des Pickup. Hast du denn auch gestohlen? Kenny hat ihn von seinem Vater ausgeliehen. Und? Was ist das? Er schnappte sich den Eigentümerausweis, der aus meiner Tasche lugte, und studierte ihn aufmerksam. Hey, du kannst nicht mal gut stehlen. Du hast meine Unterschrift auf der falschen Zahl gefälscht. Das verstehst du ganz falsch. Habe ich was gestohlen? Den Mischer? Hier steht er, wo er immer war. Deine haltlosen Anschuldigungen verletzen mich. Ah, ja. Er starrte mich wieder an. Plötzlich schoss seine Hand vor und gab mir eine Ohrfeige. Er fing an zu tänzeln. Seine Fäuste schwebten vor seinem Gesicht. Verteidige dich! Wehr dich! Gott verdamm, ich kämpfe! Er hüpfte auf Zehenspitzen um mich herum, täuschte einen Uppercut an und schlug einen linken Haken durch die Luft. Ich wehrte mich nicht. Wenn du mich bestehen kannst, kannst du auch gegen mich kämpfen. Komm schon, schlag zu! Eine kurze Gerade traf mich seitlich an der Nase. Ein kurzer klirrender Schmerz, dann der Gestank von Blut. Er schlug sich auf die Wange. Dann rannte er ins Freie, kam mit Händen voller Schnee zurück und hielt ihn mir vors Gesicht. Ich steckte meine Nase hinein. Die Blutung stoppte sofort. Alles in Ordnung. Aber warum? Du bist doch kein Dieb. Vielleicht lag es an der blutigen Nase, dass wir in diesem Augenblick nicht Vater und Sohn waren, sondern Freunde. Ich erzählte ihm von meinen Hoffnungen und Nöten, vom Stumpfsinn unserer Armut und von meinem Traum, zu Hause wegzugehen und mein Glück als Profi-Baseballer zu versuchen. Warte, ein Jahr. In seinem Blick lag keine Wut, sondern Mitleid. Und ein sanftes Bemühen um Verständnis. Mach den Abschluss an der Highschool und geh dann. Ich will aber jetzt gehen. Ich will dir helfen, Papa, dir Geld nach Hause schicken. Aber woher willst du wissen, dass du gut genug bist? Weil ich der geborene Pitcher bin. Ich weiß nicht. Ich möchte hier keinen Fehler machen. Ich muss mit jemandem sprechen. Wie viel brauchst du? 50. Oh Gott. Ich stecke in der Falle. Es ist falsch, wenn ich es mache, und falsch, wenn ich es nicht mache. Naja, wir werden sehen. Danke, dass du mir diese Chance gibst. Halt die Klappe. Okay, ich ziele ihn direkt auf seine Eier. Ja, genau, den habe ich ihm jetzt volle Pulle um die Ohren. Pass auf. Setz ihn hoch an. Ganz ruhig, ganz ruhig. Pokerface. Und setz. Ich fand Kenny im Drugstore. Ich habe ihn nicht verkauft. Ich habe ihn zurückgebracht. Steht er wieder in der Garage? Weiß Grandma das? Natürlich weiß sie es. Gott sei Dank. Es fehlte nicht viel und er hatte Walzer mit mir getanzt. Komm her. Also verkündete ich ihm auch die wirklich große Nachricht, dass mein Vater sein Einverständnis zu unserer Reise gegeben hatte und bereit war, mir die $50 dafür zu besorgen. Dom, das finde ich großartig. Du hast echt einen Anstand. Es war auch ein harter Kampf. Ein schwächerer Mann wäre der Versuchung erlegen. Du hast Mut bewiesen. Ich bin stolz auf dich. Dorothy wohl auch, nehme ich an. Da kannst du Gift drauf nehmen. Sie kann charakterschwache Menschen nicht ausstehen. Ken, tu mir einen Gefallen. Was immer du willst, Kumpel. Erzähl ihr, was ich gemacht habe. Zur allseitigen Überraschung erschien Papa rechtzeitig zum Abendessen. Schmeckt's dir? Er schöpfte sich dreimal nach und sah mich während des Essens kein einziges Mal an. Nachdem der Tisch abgeräumt war, saßen wir uns allein gegenüber. Hier. Was ist das? Nimm das einfach. Er drückte mir eine Rolle Dollarscheine in die Hand. Das fühlt sich nach einem Vermögen an. Ich ging hinaus auf die Veranda, um das Geld zu zählen. Eins, zwei, drei. Ja, weiter, weiter, weiter. Fünf, 6. Das Bündel bestand aus speckigen 1-Dollar-Scheinen, die aussahen, als hätte Papa die einzeln zusammengetragen. 13. Ich war gerade dabei, sie ein drittes Mal zu zählen, als mein Vater auf die Veranda kam. Da fehlt doch was. Nee, hab ich nicht geschafft. 25 Dollar am Ganzen. Es ist nicht genug. Ja, danke. Seine Augen waren feucht. Die Müdigkeit stand ihm ins Gesicht geschrieben. Er musste Schlimmes durchgemacht haben. Was ist mit dem kleinen Parrish? Der hat doch Geld. Vielleicht kann er dir was leihen, bis es bei dir losgeht. Ja, vielleicht. Ich bin für dieses Geld durch die Hölle gegangen. Jetzt mach was damit. Mach dir keine Sorgen, Papa. Du wirst es nicht bereuen. Seine schwielige Pranke legte sich um meinen rechten Arm. Spann die Muskel an. Ist der blöd? Falscher Arm. Versuch's mal mit dem hier. Ne, pack fest zu. Seine Finger legten sich um meinen Arm wie Stahlbänder. Na, fester. Langsam beugte ich den Arm, bis mein mächtiger Bizeps seinen Griff sprengte. Ja, nicht schlecht. Das ist rohe Kraft. Du solltest sehen, was dieser Arm mit einem Baseball anstellt. Ja. Schick Geld nach Hause. Auf Kenny kann ich zählen. Von der Straße aus sah ich Licht in seinem Fenster. Deshalb wusste ich, dass er zu Hause war. Dorothy ist auch da. Vielleicht besteht ja die Chance, dass wir... Ich hab dir was zu sagen. Aber tatsächlich standen weder Dorothy noch Kenny in der Tür, sondern Mr. Parrish. Ich will, dass du dich von meinem Sohn fernhältst. Ich will, dass du dich von diesem Haus fernhältst. Ist das klar? Du bist hier nicht mehr willkommen. Was haben Sie denn? Jetzt hör mir gut zu. Kenny geht nicht mit auf diesen blöden Ausflug. Und er wird auch keinen Umgang mit dir haben. Ich habe es ihm verboten. Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus, verstehst du? Lass ihn in Ruhe, halt dich von diesem Haus fern, bleib schön auf deiner Seite der Stadt. Hast du mich verstanden? Er hasst mich. Warum? Weil ich sein Pickup gefahren habe. Hat ihm Ken von dem Mischer erzählt. Oder weiß er, was zwischen Dorothy und mir vorgefallen ist. Ich zweifelte auf einmal, wer ich war. Und weshalb und alles und so. Und auf einmal wurde mir, während ich den Hügel abwärts stolperte, alles gleichgültig. Die Reise ist gestorben. Mr. Parrish hatte mir die Entscheidung abgenommen. Kein Kenny, keine Reise. Du bist zu blöd, es alleine zu schaffen, Dominic Molise. Alleine würde ich womöglich in die falsche Richtung laufen und in Torricella Peligna landen, wo ich hingehörte. Papa hat recht. Es ist besser, wenn ich noch ein Jahr warte. Und dann fing der Arm an zu nerven. Feigling, du Schlappschwanz, du Falschspieler. Du denkst nur an dich. Nur an dich. Lass uns erst die Schule abschließen. Wir arbeiten für den alten Herrn, spielen sonntags Baseball und genießen den Sommer hier in Roper. Aber der Arm wollte von solchen Reden nichts hören. Er wurde schlapp und apathisch und stellte sich tot. Ich musste lächeln. Was für ein Schlaumeier. Hey, was ist das denn? Als ich an Arts Garage vorbeikam, sah ich ihn. Der Motor war ausgebaut. Die Teile lagen überall herum. Durch die Glastür sah ich auch Art, weit zurückgelehnt an seinem Schreibtisch sitzen. Ich öffnete die Tür. Hi Dom, das war mal der Betonmischer deines Vaters. Er hatte sein Lunchpaket offen vor sich liegen. Ich hasste die Präzision, mit der seine Frau ihm die Erdnussbutter-Sandwiches gestrichen hatte. Und die gewissenlose Erbarmungslosigkeit, mit der sie die Brotkruste weggeschnitten hatte. Ich hasste sein liebenswürdiges Lächeln. Und ich hasste seine Antwort, bevor ich ihn gefragt hatte, was der Betonmischer meines Vaters in seiner Garage verloren hatte. Ich habe ihn heute Nachmittag gekauft. Ich kaufe ihn zurück. Er ist nicht zu verkaufen. Ich gebe ihm 30. Er schüttelte den Kopf und goss aus seiner Thermoskanne Milch in einen Becher. Sagen wir 40. Versteh doch. Ich verkaufe ihn nicht. Ich zog die Scheine hervor und legte sie auf den Schreibtisch. 50. 25 jetzt und 25 diesen Sommer. Ein Wagen fuhr in die Einfahrt. Art stand auf und ging hinaus. Ich kehrte zum Mischer zurück. Er war verbeult, verbraucht und vorgestrig. Wie die Hände meines Vaters. Als käme er auch aus einem Fernland. Aus Torricella, Peligna. Ich umarmte die Maschine und küsste sie. Und dann weinte ich um meinen Vater. Und um alle Väter. Und um die Söhne auch. Dass sie am Leben sein mussten in dieser Zeit. Und dann weinte ich um mich selbst. Weil ich jetzt nach Kalifornien gehen musste. Ich hatte keine Wahl. Du musst... 1933 war ein schlimmes Jahr. Von John Fante. Aus dem Amerikanischen von Alex Capu. Hörspielbearbeitung Susanne Hoffmann. Mit Thomas Arnold als Erzähler. Leonard Scheicher als Dominik. Max Hegewald als Ken. Andreas Fröhlich als Der Arm. In weiteren Rollen Caroline Genzko, Sascha Nathan, Viktor Neumann, Eletta De Salvo, Katharina Marie Schubert, Oliver Scherkus und Gianluca Vallero. Komposition Harman. Schlagzeug Ross Parfit. Technische Realisation Hermann Leppich, Christian Alpen und Sebastian Ohm. Regieassistenz Anne Abendroth. Regie Anja Herrenbrück. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2018. Dramaturgie Christiane Ohaus.